Hallo Chris. Oh, jetzt ist auch, du bist aber echt ein Riesenmedienprofi. So sieht's nämlich aus. Dass du mal richtig reinsabbelst gleich zu Beginn. Du hast mich letzten Endes auf der Außenbahn überholt gerade. Mhm. Wie sehr Medienprofi bist du jetzt? Ich bin 100% Medienprofi. Na, das höre ich doch gern. Hallo, Chris. Hallo, Ricky. So, wir haben keine Zeit. Fußball wird nicht allzu lange dauern. Deswegen muss ich das Intro hier abbrechen. Denn ich muss nachher ganz dringend Brasilien gegen Mexiko gucken. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe MMA Radio. Im Endeffekt der beste deutsche Podcast auf iTunes. Kurz hinter dem Nummer 1 WM Fußball Podcast. Vier Ecken, zwei Elfer. Heute geadelt von Philipp Jordan, der mir eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, hey Jungs, euren Fusi Podcast feiere ich voll ab. Also da wisst ihr genau, wo der Shit langläuft. Wisst ihr da. Ja. Wir starten. Im Grunde genommen muss man aber auch sagen, Chris dass ist ja auch dabei. Der Anspruch von Philipp so der ist, dass er auch mal so unfassbar populär und auch so Medienprofi wie ich am Ende des Tages wird. Und deswegen gibt es da auch eine Kollaboration zwischen uns. Und das Größte, was mich eigentlich schon ganz schön demotiviert, ist, dass der Punk bei Angry Birds Epic schon Level 10 ist. Ich nehme mich erst Level 6, glaube ich. Und das finde ich ganz schön scheiße. Ricky, das wären meine Themen für die heutige Sendung. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Ja, ich gehe weiter. Ich drücke noch stärker aufs Gaspedal. Ja. Denn jetzt beginnen sie, die MMA Radio Retro-Wochen. Sparwochen? Nee, überhaupt nicht Spar. Retro-Wochen, Chris. Ja. Wir gehen so ein bisschen back to old school, kann man sagen. Denn keine News, kein großes, dummes Drumherum-Gelaber. Wir gehen direkt in Recap- und Review-Mode, wenn wir on air sind. So auch heute. Denn, also Leute, seid uns nicht böse, aber es ist wirklich so, wir sind große MMA-Fans, aber am Ende siegt doch immer noch König Fußball. Ich glaube, das sollte jetzt aber jedem klar sein. Aber an diesem Punkt möchte ich eigentlich gerne sagen, dass ich mir ganz gerne News und Geschwafel von vornherein eigentlich ganz gern wünschen würde, weil über das Event möchte ich eigentlich nicht gerne reden. Ja, okay, dann hier sind News und Geschwafel für euch. Chris, Jay Sonnen wurde überführt des Dopings. Ja. Hat kurz danach gesagt, dann höre ich jetzt aber auch auf, weil ohne Doping, da macht das ja alles keinen Sinn. Also ich habe es jetzt ein bisschen. Ich warte ja jetzt darauf, dass Vitor Belfort durchgewunken wird. Von wem? Von der Athletic Commission. Wieso? Nein. Oder war das schon? Nee, das ist am Mittwoch. Heute? Nee, morgen. Ja. Aber es besteht noch die Möglichkeit, dass er durchgewunken wird. Nee, die haben den jetzt sowieso von der Agenda genommen. Also der Fall mit Vitor Belfort wird morgen nicht verhandelt. Ach, guck mal an. Ja, und zwar, weil er eh nicht kämpfen wird. Und für morgen steht Jael Sonnen, Wanderlei Silva und noch ein paar Boxer auf dem Programm für die NSAC. Und es kann für Vitor Belfort vorerst mal weitergehen mit Rumdrucksereien. Man weiß es ja nicht. Man möchte jetzt hier nichts unterstellen. Man muss natürlich sagen, bevor es irgendwelche Beweise gibt, die Unschuldsvermutung besteht auch bei Vitor Belfort. Naja, nee, es gibt da eigentlich keine Unschuldsvermutung. Jeder weiß im Endeffekt, dass er Testosteron-Replacement-Therapy, dass er da ein Mitglied ist von dieser Gruppe. Und das Ding ist halt, weißt du, was mich richtig genervt hat, ist halt diese Jael Sonnen-Nummer jetzt. Ich meine, das liegt jetzt schon eine Woche zurück. Es sind Old News, ist mir schon klar. Ich möchte auch gar nicht zu detailliert darauf eingehen. Aber es nervt mich einfach, dass sich jemand hinstellt und sich mehr oder weniger dann über Wanderlei Silvers Fluchtaktion da lustig macht und so und sich dann als Saubermann hinstellt und so. Ich sag mal so, die Begründung, die dann auch kommt, ja, also Leute, ich musste jetzt ja erstmal runterkommen von der TRT-Geschichte und da gab's halt eben diese Medikamente, die ich dann nehmen muss. Ey, das sind so Begründungen, die kannst du halt doch wirklich nicht bringen. Also das kann eventuell so ein Dennis Siever bringen auf ganz kleinstem Radar. Ich meine, da ist es schon extremst lächerlich. Niemand. Da ist es schon extremst lächerlich, wenn der des Dopings überführt wird und sagt, ja, aber der Arzt hat mir das verschrieben. Ja, dummes Schwein. Aber wenn das wirklich Chael Sonnen, diesen selben Trick nochmal auspackt, diesen selben Scheiß. Also das ist wirklich extremst lächerlich und ich glaube, er hat sich auch damit ein bisschen seine Zukunft grundsätzlich als glaubwürdige Person verbaut oder vermauert. Lustigerweise kommt mir das gar nicht so vor. Vor allem, okay, wenn ich andere so Blogger oder so aus den USA mir da so durchlese, gibt's schon häufig die Meinung, dass man da ein bisschen nachsichtig sein soll, weil ja dieses Interview, was er da direkt am Tag am Tag, als die Ergebnisse praktisch rauskamen, dass er Dopings überführt wurde, gegeben hat, dass man die nicht so auf die Goldwaage legen soll. Die Geschichte ist wohl so, J.S. Sonnen hat wohl Probleme gehabt, irgendwie Kinder zu zeugen mit seiner Frau, hat sich da auch deswegen dann dieses Anastrozol oder wie der Scheiß heißt, reingepfiffen und dieses Clomiphen und hat an dem Tag, an dem er diese Testergebnisse vom Dopingtest bekommen hat, auch erfahren oder jedenfalls, was weiß ich, 2 Tage davor oder so, dass seine Frau schwanger ist und für ihn war das mehr oder weniger halt dann so ein Schlag in die Fresse, ja, also er hat ja dann auch immer wieder argumentiert, ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer glücklichen Familie und meiner Gesundheit, dann nehme ich immer die, dann denke ich mir, Alter, was soll das Gequatsche? Ich meine, diese Präparate, die er da genommen hat, er wusste definitiv, dass die auf der Dopingliste stehen. Erstens mal, weil J.S. Sonnen kann sowas ohne Probleme herausfinden. Er hat zwar immer wieder dann gesagt, ja, also es ist ja nicht so, dass man einfach ins Internet gehen kann. Leck mich, du kannst einfach ins Internet gehen. Es gibt eine Liste auf einer Seite von der NCAC, wo alles draufsteht, was man nicht nehmen darf. Also das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, man kann da mit Sicherheit auch anrufen und mal nachfragen. Und das Dritte ist, J.S. Sonnen ist im zweiten Leben sozusagen auch MMA-Reporter und sollte vielleicht mitbekommen haben, dass ein gewisser Dennis Siver ebenfalls auf dasselbe Präparat Ende 2013 positiv getestet wurde und jetzt nimmt J.S. Sonnen das und will uns verkaufen oder will uns so erzählen, mehr oder weniger, ja, also das konnte man jetzt ja nicht wissen, was soll man denn sonst anderes tun, wenn man von TRT runtergeht? Ich bin sehr unzufrieden mit der Art und Weise, wie das gehandelt wurde. Er ist danach zwar dann gekommen und hat gesagt, ja, also ich entschuldige mich nochmal, ich habe da ein bisschen überreagiert bei dem ersten Interview. Aber dann dieses drauf bestehen mit, ja, es ist ja keine verbotene Substanz, sondern nur eine nicht erlaubte oder wie war der Terminus da genau? Es ist keine illegale Substanz, sondern nur eine nicht erlaubte. Also ach, das ist mir alles zu doof. Also im Endeffekt hat der Typ beschissen und hat zuerst versucht, das so ein bisschen dann nicht zu vertuschen, aber ja, mit Argumente da für uns, ja, so das Gefühl, wie soll man das erklären? Also er wollte halt uns weismachen, dass er ja nichts dafür kann. So kann man es eigentlich sagen. Ja, Dennis Siver ja auch. Er hat ja die Schuld seinem Arzt gegeben. Nur dem glaube ich's. Also Dennis Siver nehme ich das gut, völlig, er hat's nicht dem Arzt gegeben, sondern diesem komischen Ernährungsberater da. Nur Dennis Siver glaube ich das, dass der wirklich von diesem Ernährungsberater... Das, weil er eventuell die Schuld dem Ernährungsberater gibt und weil er, glaube ich, auch ein bisschen doof ist. Ja. Da kann man... ich weiß nicht, ob er doof ist, aber guck mal, wenn ich einen Ernährungsberater mir daran hole und ihn dann frage, ja, aber das geht schon klar hier mit... Athletic Commission und so weiter und so fort, dass ich das jetzt hier einnehme. Und der sagt, ja, klar, kannst du nehmen. Dann kann man natürlich schon argumentieren, dass du ein bisschen doof bist, wenn du das nicht selber nochmal nachprüfst, richtig. Oder naiv. Aber bei J.S. Sonnen ist es ja wirklich noch bekloppter, weil er definitiv wusste, was er da macht. Ja, es ist ja nicht so, dass er es nicht wissen konnte. Er wusste doch ganz genau, was passiert. Er hat ja danach auch gesagt, ich wusste, als sie mich getestet haben, dass ich jetzt dran bin. So, aber er hat immer wieder gesagt, aber wie soll man das denn sonst machen? Ja, Alter, da musst du halt ein Jahr Pause machen, bis das TRT-Gelumpe aus deinem Körper raus ist und du keine Hilfsmittel brauchst, die dir da irgendwie über die Überbrückungszeit hinweg helfen. Ich meine, diese Argumente immer wieder zu bringen, was auch Dana White macht, der ja auch immer wieder sagt, ja, die machen sich's halt leicht von der Athletic Commission, die sagen einfach, es ist jetzt verboten, aber was mit den Fightern ist, ist denen egal. Ja, und? Also, warum sollen die sich darum kümmern? Ich finde diese ganze Geschichte extremst geheuchelt und verlogen von J.S. Sonnen. Da macht er da eine ganze Staffel The Ultimate Fighter Nations und eigentlich weiß er, dass so richtig alles koscher mit seinem krönenden Fight dann für diese Staffel, der dann verschoben wurde von Tough Nations Final zu UFC 175, aber ist ja egal. Tough Brazil, also, nur der Richtigkeit halber. Ich weiß, dass du es wusstest. Tough Brazil. Genau. Und ich finde diesen ganzen Plan, diesen ganzen Weg, finde ich so verlogen und so. Ich meine, als du ihn die ganzen Folgen dabei Tough Brazil gesehen hast, da wusste er schon, dass das eigentlich eng wird mit dem Termin. Man müsste jetzt mal gucken, wann dieses Verbot aufkam. Es könnte sogar sein, dass es zu dem Zeitpunkt noch kein TRT-Verbot gab. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann Ultimate Fighter Brasil gedreht wurde. Aber ja, es ist einfach dieses Handling der UFC danach. Also das ist, finde ich, äußerst fragwürdig, auch von Dana White. Ich meine, klar, er kann das Argument immer wieder bringen, dass J.S. Sonnen da Kinder haben wollte. Und also, wir brauchen uns darüber doch nicht zu unterhalten. Das sind verbotene Substanzen. Man muss das doch nicht begründen. Ich meine, ey, hat doch auch keiner was dagegen, wenn du dir jeden Tag in scheiß Joint reinziehst, wenn du das unbedingt brauchst, fucking Nate Diaz. So, aber am verfickten Kampfabend, wenn du da so dumm bist und dir so eine Tüte reinpfeifst, ey, ja, es geht halt nicht. So, und Jay Sonnen hat ja wohl damit rechnen können, dass er mal getestet wird, als ehemaliger Testosteron-Nutzer und auch als ehemalig gesperrter Kämpfer war davon auszugehen, dass er im Vorfeld dieses Kampfes mal getestet wird. Und ja, das kotzt mich tierisch an. Sowas. Ja, zu Recht. Ja, und ich finde aber auch Dana White grundsätzlich macht in diesen ganzen Drogensituationen eine äußerst unglückliche Figur. Also ja, er nimmt sich noch so ein bisschen deswegen zurück, weil er es schon so ein bisschen abwälzt immer wieder auf die NSAC. Also er hat ja auch gesagt, ja, ich bin schockiert, ich bin nicht schockiert, das wird so weitergehen und so weiter und so fort. Also er geht davon aus, dass sowas noch häufiger passieren wird mit anderen Kämpfern, weil eben die NSAC sich so leicht gemacht hat und einfach gesagt hat, jetzt ist das Zeug verboten. Und Dana sagt dann immer wieder, ja, da gibt's halt Entzugserscheinungen, das kann man nicht einfach so absetzen. Also da denke ich mir, ja, okay, ist ja alles gut und schön, ja, aber dann musst du halt eine längere Auszeit nehmen und kannst keine Kämpfe annehmen. Also das ist doch ganz logisch. Wenn du dann halt so Entzugserscheinungen hast und andere Präparate nehmen musst, die allerdings verboten sind, dann kann ich doch nicht sagen, ja gut, dann heben wir jetzt mal das Verbot auf ausnahmsweise, weil Mr. J.O. Sonnen muss noch von diesem Dreck runterkommen da irgendwie. Und eins muss man hier auch mal sagen. Diese Mittel, ja, da wird nämlich so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Jedenfalls ist das meine Auffassung, wenn ich amerikanische Blogs lese. Ja, das ist ein Anti-Östrogen-Mittel. Ja, also gegen Anti-Östrogene. Ja, Moment, langsam. Ich bin so aufgeregt, Chris. Merkt das schon. Ich muss erst mal ein bisschen runterkommen. Anti-Östrogene werden eingenommen, um die Umwandlung von Testosteron in Östrogen zu verhindern. Ja? Verstehst du also, was der damit macht? Er sorgt dafür, dass sein Testosteron sich nicht in Östrogene umwandelt. Und warum ist das schlecht? Naja, mehr Testosteron sorgt ja dann wahrscheinlich dafür. Was? Mir geht's nicht um mehr Testosteron, sondern um mehr Östrogene. Nee, die Östrogene sind deswegen scheiße, weil du ja mehr Testosteron haben willst. Wegen mehr Muskeln und weiter und so fort. Und mehr Ausdauer und so. Also, das wird halt wirklich, eigentlich wird das ja für Krebsbehandlung und so eingesetzt, das Gelumpe, was die da nehmen. So muss man sich sowieso mal vorstellen, Alter, was die sich da reinwichsen. Ja, er erzählt, er will ein Kind zeugen und alles drum und dran und ballert sich da so ein Zeug rein. Ich meine, das nehmen Krebspatienten normalerweise zu sich, um eben dieses zu verhindern, dass sich Testosteron in Östrogen umwandelt. So, also das ist halt ein Betrug, den du da begehst, weil du greifst ja also in deine körperliche Funktion ein, also in die natürliche. Und du sorgst dafür, dass du dir einen Vorteil verschaffst dadurch, weil beim normalen Menschen, also wie du und ich, da wandelt sich halt einfach das Testosteron irgendwann in Östrogene um und du musst anderweitig danach gucken, dass du gewisse Leistungslevel erreichen kannst. Das ist ja das Problem, was ich immer mit dem Testosteron habe. Natürlich haben die Jungs einen Vorteil, die können halt 2 Stunden länger trainieren als ich und du, wenn sie sich die Scheiße da reinballern. Aber dieses scheiß Thema, echt, also ich merke, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir darüber reden, weil das geht mir so auf den Sack. Ich war so froh, als sie das Zeug verbannt haben und jetzt beschäftigt uns das immer noch, weil angeblich ja nur 3, 4 oder 5 Doofköppe den Dreck sich da reinhauen die ganze Zeit. Hörst du mich nicht mehr? Chris? Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich wieder. Ein Glück. Gott sei Dank, ja. Ja. Ist es dein Problem oder ist es mein Problem? Ich glaube, das war mein Problem. Ich werde jetzt mal die Xbox ausmachen. Ja, du bist noch ein bisschen. Du bist noch ein bisschen. Robotisch? Ja, jetzt regenerierst du dich mal. Regeneriert sich, ich habe die Xbox ausgemacht. Jetzt wird das alles besser. Ich meine, mit dir brauche ich darüber eh nicht reden. Also deine Meinung wird sich da nicht so weit und so sehr unterscheiden von meiner, aber. Ja. Gott sei Dank ist WM. Ah, so. Chris ist dann jetzt auch wieder weg. Das ist natürlich, muss ich mal gucken, ob man mich eigentlich noch hört. Chris, bist du wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder. Also es ist ja wirklich. Was ist denn da los bei dir? Ich weiß es nicht. Das sind die Östrogene in meinem Notebook, glaube ich. Ja, ich glaube, du brauchst mal welche. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt da bei dir. So, jetzt das geht alles, ich weiß. Kabel BW ist ja wirklich ein echt super. Kabel Deutschland und Kabel BW, haben die eigentlich was miteinander zu tun? Ja, klar. Ja, sind wir hier quasi Brüder im Geiste. Leider. Ja. Ja, man kann sich seine Feinde ja nicht aussuchen. Nee, ja, das ist wahr. Weiß nicht, ja. Ob du sonst noch irgendwelche News brauchst. Ich meine, soll ich sonst noch über irgendwas schimpfen? Was gibt's denn noch zu schimpfen? Ich ja, bin ich hab, da ja. Also, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen. Natürlich war eigentlich geplant, jetzt ganz normal weiterzumachen mit News und allem Pipapo. Aber ich schaff das nicht. Ich gucke mir halt jedes verdammte WM-Spiel an. Und dafür stehe ich dann morgens eine Stunde später auf. Die Stunde habe ich sonst genutzt, um meine News zusammenzutragen. Abends habe ich dann auch manchmal noch eine halbe Stunde davor gesessen. Aber das reicht mir jetzt alles nicht mehr. Und ich denke mir dann, es ist ganz wichtig, dass dieses kleine Podcast-Projekt Spaß macht und nicht irgendwann zur Arbeit verkommt. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, machen wir doch eine WM-Pause, aber ganz so auf MMA möchte ich auch nicht verzichten, deswegen haben wir das im Endeffekt umgewandelt zu einer. Definitiv ja. Möchte ich auch nicht ganz auf MMA verzichten und da kam eigentlich so ein Pay-Per-View ganz gut mit 174, dachte ich. Ja, da kommt, ja, wir gehen gleich noch genauer drauf ein. Ich wollte Hast du mein lustiges Video gesehen, was ich gerade gepostet habe im Chat von Tyson und Dana White? Ja, ich habe das schon gesehen. Also dein, wahrscheinlich ist es dasselbe, wo er mit diesem Platz da die Geschichte. Ja, wo er richtig einen auf den Arm gezimmert bekommt und Dana, glaube ich, auch erstmal ein bisschen komisch guckt. Ja, das habe ich, ja. Aber warte, ich wollte das jetzt ganz kurz noch hier erklären. Also nach UFC 175 habe ich mir vorgenommen, wieder mit den News weiterzumachen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, am 15. gab es keine neue Workout-Beats-Folge mit Hausmusik. Habe ich auch keine Zeit und keinen Bock gehabt, das zu machen. Werde ich vielleicht dann zum 1.7. wieder machen. Aber jetzt zählt halt einfach nur Fußball-Weltmeisterschaft und MMA rutscht so ein bisschen ins zweite Glied. Es ist halt so. Ja, so. Jetzt wollte der Chris noch wissen, ob sonst noch irgendwelche News gibt. Ja, Jason High wurde entlassen, aber ich glaube, du hast gar nicht mitbekommen, was da vorgefallen ist damals in Albuquerque, oder? Mit dem Referee. Er hat den Referee weggestoßen, nachdem es eine umstrittene Entscheidung gab. Oder nee, nicht eine umstrittene. Die Stoppage war ein bisschen fragwürdig, aber jetzt auch keine Katastrophe. Und da hat er ihn so leicht weggestoßen und die UFC hat ihn daraufhin entlassen, beziehungsweise Dana White. Und der eigentliche Aufreger ist hier, dass sich Dana White nicht mal irgendwie Videomaterial von dem Vorfall angeschaut hat. Das ja, wie? Er hat halt gehört, okay, Jason High hat den Referee angefasst und das ist ein No-Go und deswegen fliegt er. Ja, aber wer sagt denn, dass er da kein Videomaterial gesehen hat? Er selber. Ach so, naja gut. Er wurde gefragt und hat er gesagt, nee, er braucht das sich nicht angucken. Das weiß er. Dass sowas nicht geht, meine ich. Ja, ist ein gutes Recht. Und was auch noch interessant war, finde ich, dass die, also es wird ja bei Ultimate Fighter 20 zum ersten Mal nur Mädelsstaffel geben. Strawweights, ne? Richtig, aber der erste Kampf findet schon vorher statt, nämlich am 16.7. in Atlantic City. Ach, hör auf. Findet der erste Strawweight-Kampf in der UFC statt. Da wird dann Claudia Gardela gegen Tina Lademaki oder wie auch immer. Den Namen kenne ich natürlich jetzt nicht so, deswegen kann ich nur schätzen, wie die heißt. Die beiden werden aufeinandertreffen. Claudia Gardela ist eine Teamkollegin von José Aldo, 11-0. Und Tina Lademaki ist auch ungeschlagen, 5-0. Also, das fand ich noch interessant, dass die UFC praktisch diesen Kampf zuerst macht. Dana hat gesagt, ja, ist halt zeitlich einfach besser so für uns gewesen. Und wir haben announced, dass es Strawweights geben wird. Und dann gibt's die halt ab jetzt. Ja, ich fände es eigentlich auch besser, wenn sie da die Ultimate Fighter 20 Staffel machen und damit so richtig die Strawweight Division eröffnen. Aber naja, gut. Ja, wundert mich auch ein bisschen, aber ja, ist jetzt keine Katastrophe oder so. Naja, also, Quatsch, überhaupt nicht. Bin ich mal gespannt, wie. Gibt's da denn eine, die man kennt, also die du kennst, die, wo man ja, sagt, ja, bei bei dem Ultimate Fighter 20 Cast, da kenne ich zwei. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie die alle heißen hier. dieser Satz, ja, ist wunderschön. Ja, ich kenne sie, wenn ich den Namen höre, kenne ich sie. Also. Und ich weiß auch, wer das ist und kann mir da auch ein Bild drunter vorstellen. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie heißen die und die, dann tue ich mich damit doch ein bisschen schwer. Also, bekannt ist natürlich Rose, und jetzt wird der Nachname schwer, Namajunas. Das ist die alte von Pat Barry. Mhm. Ziemlich heißes Gerät. Da lohnt aber sich das Tool Google mal. Also die ist wirklich nicht schlecht. Außerdem, wo ist denn hier die Karate Hottie? Ach, die Asiatin da. Ist sie nicht mit dabei oder was? Ach, die macht da mit? Moment mal. Ja, aber ich glaube, die macht bei Ultimate Fighter gar nicht mit. Ja, das kann sein, dass sie nicht mitmacht. Natürlich, Felice Herring ist noch bekannt. Ja, aber dann hört's bei mir auch schon auf. Also, da gibt's noch so eine Schottin. Ist das die Joanna Calder? Wie heißt die? Calderwood? Nee, so hieß die nicht. Es gibt noch, glaub, eine Schottin ist das. Die muss auch ziemlich legit sein. Die gilt so als Favorit. Es könnte sein, dass es die Tussi ist, die ich da gerade versucht habe auszusprechen. Und Coaches waren ja Männer, ne? Coaches sind Männer. Jose Aldo, Anthony Pettis und Gilbert Melendez, aber es wird wohl so sein, dass man nicht solche Teams hat wie bislang. Aha. Dana White hat nicht so richtig gesagt, wie sie es machen werden, aber beim Scrum in Berlin wurde er darauf auch angesprochen, dass es ja hier schwierig ist, Teams zu bilden, weil es geht ja hier nicht nur um einfach Ultimate Fighter, sondern es geht um Titel. So, und weißt du, so mit Teams und so, das widerspricht ja eigentlich diesem großen Ziel, dass du Champion bist am Ende der Staffel. Mhm. Macht ja wenig Sinn. Und da hat Dana White gesagt, guckt euch die Staffel an, ihr werdet begeistert sein. Wir haben da uns natürlich was einfallen lassen. Also, was das genau ist, hat er nicht gesagt, aber es sieht wohl so aus, als ob es nicht dieses klassische Zwei-Teams-Modell geben wird. Oder wenn es das so gibt, dann irgendwie ein bisschen abgewandelt oder so. Also der Pettis will doch da nur ein bisschen rumgrapschen, erzähl mir doch nichts. Ich weiß nicht, ob der schwul ist vielleicht. Meinst du, der schwul? Ich hoff's. Warum? Ja, natürlich. Ja, dass du dann mit Jogi Löw, wer war das noch? Nee, Moment mal. Sergio Ramos? Mit Deutschen würde ich nie was anfangen. Du hast gesagt, du kannst dir gut vorstellen, wenn Jogi Löw an der Copacabana joggt mit Sergio Ramos, Fernando Torres und Anthony Pettis. Ja, Sergio Ramos sowieso. Also der ist ja sowieso für mich ganz scharf. Ja, Fernando Torres, natürlich auch ein Sahneschnittchen. Alter, jetzt hör mal auf, ey. Und Guti. Guti, stimmt. Macht er eigentlich noch was? Hoffentlich spielt er noch ein bisschen rum. Bei Guti hat man ja auch gute Chancen, dass da was gehen könnte, weil Guti ja, mal gab es die Gerüchte, dass er schwul ist. Ja, aber Sergio Ramos doch auch, oder? Ja, wie gesagt, hoffentlich. Und bei hast du die Frisur von Nani gesehen, die neue? Von Neymar? Wie jetzt? Das auch im Prinzip. Welcher Stand ist bei dir neu? Ja, von vorgestern oder sowas. Ach, es ist eine andere als beim WM. Ja, so eine Blonde hat er. Das ist doch auch ein subversives Outing. Naja, der ist mir zu affenähnlich. Nee, da, auf den stehe ich nicht so sehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, du hast schon angesprochen, UFC 174. Da geht dir der Arsch auf, ne? Ja. Also ich fange erst mal damit an, was du nicht gesehen hast. Ja, genau. Damit es für dich noch spannend ist, wenigstens. Also die Prelims waren ganz okay. Ich meine damit natürlich Fight Pass und FX Prelims, da kann man nicht meckern. Der Cajun Johnson Kampf gegen den Koreaner, wie hieß er? Bong? Wie wird er ausgesprochen, wenn HYU geschrieben wird? Huin? Heun? Wie hieß denn der nochmal? Du hast doch da das letzte Mal gesagt, du weißt, wie man das aussprechen müsste. Bist du schon wieder nicht mehr da? Ah, sehr interessant. Ist der Chris wieder nicht mehr da? Ja, dann erzähle ich im Endeffekt für mich selber noch ein bisschen was. Chris? Gibt's ja überhaupt nicht. Er ist nicht mehr da. Ja, vielleicht liegt es daran, dass der Chris einfach zu viele diverse Fußballkanäle nebenbei mit laufen lässt und die über das Internet sich anhört. Aber das Schöne ist ja, in der heutigen Zeit kriegt man sowas relativ, Verbindung ist wieder kacke, schreibt er jetzt, kriegt man sowas relativ schnell gebacken. Also passt mal auf, was wir hier Großartiges machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er rangeht. Das ist letzten Endes. Jetzt sind wir hier doppelt unterwegs. Ach, jetzt kannst du wieder? Ja. Schön. Ich musste mir die Karte aufrufen und ich wusste nicht, dass da heute, weiß ich nicht, weil, was heute los ist hier. Ja. Also. Ja, also wie gesagt, der Cajun Johnson Fight gegen diesen Südkoreaner Bang, der war klasse. Der Kampf. Ja, der Bang hat ja auch Performance of the Night gekriegt, ne? Richtig, und auch noch Fight of the Night. Also der hat richtig die Taschen vollgestopft bekommen. Der Women's Bantamweight Fight, ja, den fand ich irgendwie cool. Also das war nicht technisch kein Leckerbissen, aber es war halt mal wieder so ein Rumgebrawle. Hat mir irgendwie schon gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Eine davon ist im Krankenhaus, oder? Ehrlich? Hat doch der Kasper da beim Post-Event-Media-Briefing gesagt. Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen, Chris. Nichts gelesen, nichts gesehen. Ach so, ich habe mir das Media Scrum danach angeguckt, war ohne Dana White. Da waren alle wohl ein bisschen überrascht, dass Dana White nicht da ist, weil man ist wohl davon ausgegangen, weil Dana ja auch da war. Und ich glaube, bei Pay-Per-Views lässt er sich das eigentlich nicht nehmen, oder? Ja, müsste man jetzt mal gucken, wie es, letztes Mal in Toronto, als Gustafsson gegen Johnson gekämpft haben, hat, da war er definitiv bei der Pressekonferenz. Mhm. Ja, naja, ist jetzt nicht. Und dann hat er, wer war denn das? So ein grauer Alter. Ja, das ist der Kanada-Officer. Wie heißt denn der nochmal? Tom? Der Mountie war's. Der Mountie. Das war der Mountie. Frag mich doch nicht so ein Quatsch, das interessiert mich doch gar nicht, wie der heißt. Runtergeraten hat, wie das Gate war und wer die Performances bekommen hat etc. Und dann hat er halt noch gesagt, ja, jetzt knallt mal eure Fragen hier raus. Na ja, süß, so macht man und das. Und dann... Jetzt wird's, glaube ich, nicht mehr spannender. Ja, dann war halt gar nichts, hat sich keiner gemeldet. Also, Serafian mit einer Kack-Performance, und da habe ich ja im Vorfeld mal gesagt, ich will endlich mal das sehen, was man sich erhofft hat bei Daniel Serafian, aber da kam nichts. Dieser Kichi Kunimoto ist zwar, habe ich ja gesagt, guck mal bei YouTube ein paar Videos an, ist zwar ganz gut, der Typ, aber also, was da von Serafian kam, das war schon eine Frechheit zeitweise. Also den kannst du abschreiben, glaube ich, den kannst du völlig knicken. Mike Easton genauso, hat es auch nicht gebacken bekommen gegen Yves Chebouin und ja, es waren unterhaltsame Prelims, aber jetzt keine denkwürdigen und ich glaube auch nicht so wichtigen für die nächsten Monate. Vielleicht irgendwann wird man mal sagen, Mensch, wisst ihr noch, mit dem Kampf, da hat Valerian Letourneux ihre große Karriere gestartet, aber so. Dann kommen wir mal zur Maincard. So, ey. Ja, also wir müssen jetzt hier nicht jeden einzelnen Kampf durchgehen, hoffe ich mal. Ey, wir haben viel von OSP gegen Jimmo erwartet. Das kann man schon mal sagen. Und man kann auch sagen, wir haben es nicht gehalten. Ja, es war... ein Kampf. War ein Kampf. So, dann das Erste, was jetzt... Ja, aber vielleicht, lass uns doch da mal kurz über das Finish reden. Über den. Was ich sagen soll. Na, da musste doch Jimmo aufgeben, weil er zweimal zum Referee gesagt hat, my arm is broken. Und der Referee nach dem Motto, was ist los, was? Und er hat nicht... Den Kampf abgebrochen. Hast du es nicht mitbekommen? Doch, schon, aber ich meine, die Situation ist ja eigentlich selbsterklärend gewesen, deswegen, also, weißt du, er sagt, mein Arm ist gebrochen, der Referee denkt, was labert der da? Ja. Und er sagt nochmal, Alter, mein Arm ist doch gebrochen! Und er sagt, ja, und? Dann kämpf halt nicht, du dumme Sau. Und irgendwann hat er dann kapiert, ach so, sein Arm, ja klar, nee, dann, ja, was willst du da warten? Ja, der OSP, ja, naja, hat er halt wieder gewonnen, ne? Ja, kann ich gut mit leben. Es ist jetzt nicht schlimm oder irgendwas. Ist schon okay. Ich fand viel interessanter den nächsten Kampf. Orlowski gegen Sharp. Da haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet. Nein, nicht weil der Kampf, richtig, nicht weil der Kampf so besonders gut war, sondern weil man mit Sicherheit über den Ausgang diskutieren kann. Ja. Ja, also von vornherein eins. Ich wette auch Brandon Sharpe diesen Kampf gegeben. Aber diese ersten beiden Runden sind für mich so knapp gewesen, dass du an Brandon Sharpes Stelle dich jetzt im Nachhinein nicht darüber beschweren kannst, wie dieser Kampf ausging. Der Ausschlag, glaube ich, für den Sieg für Arlovski war, dass in der zweiten Runde, die ich eigentlich auch Sharpe gegeben habe, dass er da die ganze Zeit am Fencing mit dem Rücken, am Käfig hing mit dem Rücken. Hast du jetzt Fight in the Kid schon gehört? Nein. Da hat er ja ein paar Stats jetzt vorgelesen. Ja. Und ja, dann kommt halt sowas mit in der zweiten. Hab ich's denn nicht gehört? Ich wollte es doch hören. In der zweiten Runde hat Arlovski 6-mal getroffen und ich 10-mal. Und Brian Callen so, wow. Dann denke ich mir, Alter, seid ihr bescheuert oder was? Ihr seid in einem verfickten Kampf über 5 Minuten, habt ihr 16 Treffer beide zusammen abgeliefert. Einfach was. Das ist genau, was Dana White gesagt hat und ich kann es nur so unterschreiben. Die eigentlichen Verlierer waren wir Zuschauer. Und sonst niemand anders. Und da braucht der Herr Sharpe sich überhaupt, Er hat geheult im Podcast. Und ich glaube wirklich. Konnte der denn wirklich gut reden mit der Fresse? Ja, das ist ja nicht so schlimm alles. Ach so. Es ist also nichts gebrochen und so. Hm. Sieht halt einfach total bekloppt aus. Nee, aber der Punkt ist, ich glaube wirklich, dass er es irgendwie nicht so richtig, also ich glaube schon, dass er auch so ein bisschen Angst hatte. Weil er hat gesagt, das ist auch wieder so ein Punkt, das muss ich nochmal abschweifen. Er hat ja früher mit Arlovski zusammen bei Jackson Winklejohn trainiert und hat dann wieder erzählt, was er ja auch im Vorfeld schon immer wieder getan hat, wie geil die beiden gekämpft haben, dass alle anderen aufgehört haben zum Trainieren, nur um die beiden zu sehen. Dann denke ich mir mal, laber doch nicht so eine Kacke, zeig mir eine geile Performance im Oktagon und laber nicht so einen Schrott jedes Mal. Alter, du lieferst da einen Kampf ab, den kein normaler Mensch ertragen kann über 3 Runden und willst mir danach erzählen, wie geil eure alten Kämpfe waren. Das ist wie wenn keine Ahnung, Ronaldo jetzt kommen würde, aber ich kann einen Hackentrick im Training. Ja, das interessiert doch keine Sau. Der Kampf war scheiße von ihm und ich verstehe nicht, wie man so einen Kampf kämpfen kann und sich danach über die Entscheidung der Punktrichter echauffieren kann. Ich meine, der muss doch gemerkt haben, okay, hier passiert nicht viel. Und der ist Profi, der muss... Ja? In der dritten Runde, als er da im Ground Game in der Upper Position. So, Chris ist wieder weg. Das scheint sich heute hier durchzuziehen. Ich glaube, ich rufe den nachher wirklich auf dem Handy an. Das scheint sich für mich als beste Variante. Ich mache das gleich. Ah. Ja. So kann man. Chris, bist du wieder da oder was? So kann man nicht arbeiten. So kann man einfach als Medienprofi nicht arbeiten. Ich rufe dich jetzt mal auf dem Handy an. Nein, das geht jetzt. Wieso geht's jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, also wenn es nochmal abbricht. Wenn es nochmal abbricht, rufe ich dich auf dem Handy an, ja? Machen wir das so. Aber ich fand, in der dritten Runde hat Sharpe schon alles gegeben, als er die Upper Position hatte. Da war's vorbei. Da hat er dann auch gemerkt. Der Hannah Gracie hat in der Pause von der zweiten zur dritten Runde gesagt, Brandon, wir brauchen diese dritte Runde, wir brauchen sie unbedingt. Und dann hat er angefangen, okay, Alter, jetzt gebe ich mal Stoff. Und da hat er Stoff gegeben. Aber wieso denn nicht vorher? Ich meine, Brandon Sharpe ist mit Sicherheit ein größerer Fachmann als ich, was MMA angeht. So. Und wenn ich merke, von außen, bei so einem Kampf, okay, also hier kommt es wahrscheinlich wirklich auf ganz kleine Kleinigkeiten an. Und dieser Kampf ist enorm eng, es passiert nicht viel. Arlovski drückt den Sharpe gegen einen Käfig, da gibt's bestimmt irgendwelche Vögel, die das jetzt als Vorteil für Arlovski werten und so. Ich meine, das wird er doch gemerkt haben. Und dann muss er vielleicht mehr riskieren. Aber ich glaube, er hat sich nicht getraut, mehr zu riskieren und hat nur das Nötigste getan und hat gehofft, dass das gerade ausreichen wird. Das glaube ich. Aber das gibt es doch, das gab es auch später am Abend. Dieselbe, eine ähnliche Situation, aber das denke ich mir doch bei Dutzenden von Kämpfen, in diesem Jahr schon gedacht, warum explodiert er jetzt nicht? Warum macht er jetzt nicht was? Punktetechnisch liegt er ganz, ganz klar hinten Fighter XY. Warum macht er jetzt nicht mal was Besonderes oder was anderes? Dasselbe oder ähnlich war es doch bei Tyron Woodley. McDonald hat ihn die ersten beiden Runden komplett dominiert und dann als der Coach vermutlich gesagt hat, Junge, es sieht scheiße aus, musst du mal was machen. Dann hat er was gemacht. Das muss doch aber nicht erst in der zweiten Pause der Referee dir oder dein Coach dir sagen, dass es jetzt mal ein bisschen zügiger abgehen muss. Das habe ich bei Sharpe und bei Woodley nicht begriffen, warum die innerhalb einer Runde nicht die Pace ändern können. bei Woodley, muss man dazu sagen, hat Rogan was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es ist wirklich so, von außen betrachtet, denkst du immer, Alter, wieso kommen die jetzt nicht aus dem Arsch gegen Rory McDonald? Die lassen sich so von dem rumschieben. Aber Joe Rogan hat gesagt, bevor du nicht gegen Rory McDonald gekämpft hast, kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Druck ist, den der damit ausüben kann. Einfach immer wieder seine Jabs. Vor allen Dingen, du musst mal gucken, wie Rory McDonald die Schläge setzt. Es kommt Tyron Woodley auf Rory McDonald zu. Zack, mit dem Fuß gegen Körper. Also, Deckung geht runter. Kriegt da oben einen Jab. Das bremst dich immer wieder in deiner ganzen Bewegung. Was ich auch krass Dynamik fand, nimmt er dir. Was ich auch super von McDonald fand, ist, als er Woodley mal wieder gegen den Käfig gedrückt hat und vier Schläge, einen an Kopf, einen an Magen, einen an Kopf, einen an Magen, alles mit dem rechten Jab. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Das war großartig. Sowas von ätzend, diese ganzen Aktionen von McDonald, also ätzend für Woodley, der hat, glaube ich, abgekotzt, aber am Ende des Tages hat ja Woodley in der dritten Runde Gas gegeben und am Ende des Tages hat Brandon Schaub in der dritten Runde Gas gegeben. Naja, also Tyron Woodley hat versucht, Gas zu geben, aber hat halt auch keinen Stich gesehen gegen Rory McDonald. Der war zu gut, der McDonald. Ja, darauf kommt es letzten Endes an. Also er hat über drei Runden diesen Kampf, ich würde sagen, dominiert sogar. Gegen Tyron Woodley, ja, der Typ, der vor 3-4 Wochen noch bei vielen als möglicher Gegner für Johnny Hendricks als erstes genannt wurde. Also das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Und bei Sharp, der hat in der letzten Runde Gas gegeben, das stimmt. Aber die zwei Runden davor hat er nichts gemacht und Arlovski hat auch nichts gemacht. Ja. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du gegen McDonald kämpfst, der dich die ganze Zeit pusht. Und du kein Mittel dagegen findest, weil der einfach so gut ist, oder ob du gegen Arlovski kämpfst, der im Endeffekt nichts macht, außer sich auf dich drauflegen. Ich meine, was Schaub auch erzählt hat, ist, dass dass er immer wieder die Ecke gehört hat von Arlovski, die gesagt haben, hey, du musst mehr Kicks landen. Und Schaub hat sich dann gedacht, ja, also wenn er jetzt mal einen Kick landet, dann hau ich ihn K.O. Also ich meine, was ist das denn für eine scheiß Taktik? Du kannst doch nicht auf die gegnerische Ecke hören und darauf warten, dass jetzt mal irgendwas passiert. Also eigentlich musst du doch bei deinem eigenen Gameplan so ein bisschen bleiben. Hat er das bei Fighter and the Kid erzählt oder was? Ja. Er hat gesagt, er hört auf beide Ringecken und er hat... Ja, wenn er so smart ist, dann kann er es ja umsetzen. Nee, das Ding war, dass Arlovski keine Kicks gesetzt hat. Ach so. Ja, er hat ja überhaupt nichts gemacht. Arlovski hat ja auch nichts gemacht. Das ist ja genau das. Ja. Die haben nichts gemacht. Das ist ja genau mein Punkt, warum ich diese ersten beiden Runden, die müsste man eigentlich streichen. Ja. Deswegen nochmal. Insgesamt hat Brandon Sharp für mich diesen Kampf gewonnen. Aber die ersten beiden Runden, ich meine, wir reden immer davon, wie soll man diese Kämpfe werten? Und das ist ganz klar, du machst das Runde für Runde. So, die erste Runde, die hätte ich Arlovski gegeben. Nicht, weil er so viel besser war, sondern es war ausgeglichen scheiße, anders kann man es nicht sagen. Aber der einzigste Punkt, den ich jetzt da noch für Arlovski sehen würde, ist halt, dass er Brandon Sharp gegen den Käfig drückt. Es ist zwar jetzt keine entscheidende Aktion, nichts, überhaupt, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, aber es ist halt überhaupt mal irgendwas, was ich noch heranziehen kann zum Thema Runden vergeben. Und in der zweiten Runde, ich will mich aber da nicht festlegen. Ich habe Sharp übrigens ganz kurz auch die zweite Runde gegeben, so wie du. Hätte ich auch gegeben. Ich habe jetzt hier gerade nochmal den Fight aufgerufen oder die Fight-Stats und da ist überall auch, da ist leider überall Brandon Sharp vor, in jeder Kategorie. Aber diese Stats müsste ich für jede Runde sehen. Denn du kannst den Kampf für die Stats jetzt nicht insgesamt heranziehen für ein endgültiges Urteil, weil es wird ja Runde für Runde bewertet. Sicher, ja. Deswegen müsste man jetzt für jede Runde diese Stats sehen, gibt's bestimmt bei Fight Metric, aber habe ich keinen Bock, das jetzt rauszugoogeln. Unterm Strich geht's mir einfach nur darum, wenn du merkst, es läuft halt einfach auf so ein enges Match oder auf so einen engen Kampf hinaus, dann musst du halt versuchen, ein bisschen mehr zu riskieren. Also wenn du halt nicht drauf ankommen lassen willst, und ich glaube, das hat er nicht gemacht. Auch Arlovski hat das nicht getan, muss man natürlich dazu sagen. Er hätte ja auch mehr Gas geben können. So ist es ja nicht. Also ich fand das erbärmlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die beiden haben auf einer Pay-Per-View-Maincard nichts mehr zu suchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so hat Dana White gesagt. Ich würde es nicht so drastisch formulieren. Hat er es auch so gesagt? Ja, Dana White hat gesagt, die wirklichen Verlierer sind die Zuschauer. Und der Kampf hätte niemals auf der Maincard stehen dürfen. So. Das ist ja großartig. Naja, es sind natürlich wieder Worte. Ich meine, er sagt halt das, was er denkt, ist mir schon klar, aber manchmal muss er vielleicht da auch ein bisschen sensibler reagieren an Dana White Stelle, finde ich. Ich meine, ja, wir kennen ihn ja. So ist Dana White halt einfach. Ja. Ja, ja, aber das war schon, ich meine, ich höre diesen Podcast gerne von Brandon Sharpe und Brian Callen, aber ja, er ist mir da schon immer so ein bisschen so als Großmaul, sag ich mal, aufgefallen. Weißt du, er hat schon oft erzählt, was für geile Kämpfe er im Training abliefert und für Hammeraktionen und jeden Tag rennt er und ist total in Shape. Ich meine, er war schon so ein bisschen chubby. Also du kannst mir sagen, was du willst, aber top in Shape, wie Klitschko sieht er nicht aus. Also ich fand Andrei Orlovsky, der alte Mann, der sah in Top Shape aus für sein ja, Alter, würde also, ich mal sagen. Nichts gegen Brandon Sharpe, aber es wackelt schon so ein bisschen hin und her. Also für jemanden, der ja, jeden sicherlich. Tag 6 Stunden trainiert, so sieht es jetzt nicht ganz so schlimm, aus. Nicht ganz so schlimm wie beim Dennis Fretzler, aber schon ähnlich. Ja gut, das ist ja das einzige Fettgewebe, was einen kleinen Muskel hat, ist ja Dennis Fretzler. Also von daher. Ja, das ist nicht der Hirnmuskel, leider. Nee, das ist er nicht. Nee, ja, also da hätte ich mir einfach mehr erwartet von so einem Großmaul. Und ich guck mir gerade die Karte an und das ist Bader Fajau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt meinen Kopf anstrenge und an diesen Fight denke, dann sehe ich nur so ein Rauschen, wie früher beim Fernseher. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden, interessiert keine Sau, der Kampf. Rory McDonald gegen Tyron Woodley, wie gesagt, das fand ich noch, das war für mich das Highlight des Wochenendes, weil Rory McDonald so gut aussah wie, also ich glaube, das letzte Mal im BJ Penn-Kampf. Das war die Performance, die er gebraucht hat, um Dana White zu beeindrucken. Du hast mir da so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich fand Rory McDonald in den 5 Embedded-Ausgaben, oder war ja nicht in allen 5 Ausgaben, aber in den Embedded-Ausgaben, in denen er dabei war, sehr wirkte er auf mich extremst introvertiert und sehr ruhig und sehr besonnen. Du hast heute zu mir gesagt, das ist ein kompletter Psychopath. Ja, er verkauft so ein bisschen dieses Gimmick, sage ich jetzt. Aber mal. Jetzt gucke ich mir gerade das Bild von ihm an und der sieht schon ein bisschen psycho aus. Das stimmt. Super. Ich stehe auf so Typen. Ich finde den auch gut, aber auch erst seit Embedded und jetzt seit dem Fight. Also ich finde den schon immer toll. Ich habe so ein paar Probleme gehabt mit den Performances, zum Beispiel gegen Jake Ellenberger und auch gegen Robbie Lawler, weil er da einfach nicht das gezeigt hat, was man sich von ihm erhofft hat, und dann ist man halt enttäuscht so, ja. Aber er ist ja auch noch extrem jung, der Typ. Aber das, was er da abgeliefert hat in diesem Kampf, das war outstanding und die Halle ist voll abgegangen. Ja. Die sind so durchgedreht, als Rory McDonald gekommen ist. Und ich finde den Typen, ich finde den sau cool. Ich mag auch diese reservierte Art, da stehe ich drauf. Und andererseits ärgere ich mich, dass Tyron Woodley so untergegangen ist. Weil ich mag auch Tyron Woodley von seiner ganzen Kampfanlage her und so weiter und so fort. Und, was man natürlich sagen muss, Rory McDonald, Takedown gegen Tyron Woodley, gegen einen Top-Wrestler, das war schon stark, was McDonald da abgeliefert hat. Und jetzt kommt's. Gut möglich, dass Rory McDonald auf den Sieger Hector Lombard gegen Dong-Yong Kim, oder wie der Vogel heißt da, die in China... oder ja, in China aufeinandertreffen, dass er auf den Sieger von diesem Fight trifft. Warum? Und ey, Alter, Hector Lombard gegen Rory McDonald. Das wird doch eh Lombard sein. Ja, genau das will ich ja sehen. Hector Lombard gegen Rory McDonald. Holy shit. Aber ich glaube, dass Rory McDonald den Kampf gewinnt. Du hast es gesagt, ja. Ich hätte ja auch wirklich nicht gedacht, dass Tyron Woodley so dominiert wird von Rory McDonald. Nach dem Fight gegen Carlos Condit. Ich weiß ja, ich bin großer Carlos Condit-Fan. Zu Recht. Ja. Und da, ich konnte es nicht glauben, dass bis sich Carlos das Kreuzband gerissen hat, war Woodley schon die führende Kraft in dem Fight. Und dann habe ich mir gedacht, eine ähnliche Körperphysik hat ja auch McDonald wie Carlos Condit. Eher dünn und technisch, ne? Nicht so powerful wie Woodley. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, das könnte ähnlich ausgehen, aber der wurde komplett alle 15 Minuten dominiert. In der dritten Runde hat Woodley dann nochmal so ein bisschen Kampfgeist gezeigt, fand ich auch gut. Aber McDonald, er stand so ein bisschen über den Ding, hatte ich das Gefühl. Und die langen Arme, diese ganzen Jabs. Wie viele Jabs hat er gelandet? Ich möchte die Daten nicht jetzt aufrufen bei UFC.com, aber das war der Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt möchte ich, wenn du sagst, natürlich, wenn Lombard da an der Reihe ist, der Nächste, das wäre großartig, der Fight wäre fantastisch, das wäre ein schönes Fight-Night-Main-Event, muss ich sagen, oder ein schönes Co-Main-Event für ein Pay-Per-View, wie ich finde, auch schon fast. Ja, definitiv. Aber ey, da habe ich so Bock drauf, aber dann will ich endlich den Drecks, wie heißt der bärtige Kautabak-Affe? Johnny Hendricks. Genau, dann will ich den gegen McDonald's sehen. Aber sowas von. Ja, wenn er den Titel verteidigt. Ich fand das auch ganz, ich gehe dafür, also Matt Brown gegen Robbie Lawler wird Mayhem. Also, da kann ich jetzt schon dir sagen, nach diesem Kampf machen wir eine Fight-Ausgabe, da bin ich mir sicher. So. Und Stand heute würde ich sagen, Robbie Lawler gewinnt diesen Kampf. Ich würde Stand heute sagen, Matt Brown hat so ein Momentum, yo, fucking Rockstar! Das gewinnt Matt Brown. Ja. Oder hat er gesagt, you're a fucking superstar? Das hat Dana White gesagt. Ja. Ja, genau. Ja, also, wie auch immer, aber sollte Lawler nochmal gegen Hendricks antreten, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Lawler diesen Kampf gewinnt. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt Rory McDonald sogar noch sein Rematch. Das wäre natürlich toll. Aber das sind natürlich noch viele Kämpfe und noch viel Wenn und Aber. Da müssen wir einfach abwarten, aber unterm Strich. Welterweight Division, hot, hot, hot. Absolut. Unterm Strich muss man sagen, Rory McDonald hat ganz klar unterstrichen, dass er zu den Top 3 Welterweights gehört. Top 3, Top 4. Für mich ist Matt Brown nicht in Top 3. Noch nicht, muss man dazu sagen. Für mich ist es Hendricks, Lawler und McDonald. Das sind die Top 3. Und dann gibt's so ein mit Woodley, Lombard, mit Sicherheit auch mit Matt Brown sind dann so ein paar Leute dahinter, die kurz davor sind halt auch da. Fucking Damien Maia hat doch auch in Brasilien gewonnen, ne? Ja, gut, aber Damien Maia hat gegen McDonald verloren und sah da auch jetzt nicht so geil aus in Brasilien. Den können wir, der kann bei mir irgendwo bei Invicta die, ich freue mich sehr, die Preisschilder hochhalten. Machen das eigentlich Männer da? Nein. Wäre schön, oder? Vielleicht kommt schön. Dann endlich wieder Fernando Torres. Oder Guti. Ah, Guti könnte ich mir richtig gut vorstellen, als Nummer ein Girl. Aber im Welterweight, da gibt es ja immer noch eine Granate, die ja jetzt kommende Woche ins Octagon steigt, ne, mit Calvin Gastelum. Lass den mal 2014 gut überstehen, 2015 greift er ganz oben an. Ja, also wenn er jetzt natürlich gegen Musoke schon mal gewinnt, das wäre ein ganz klares Ausrufezeichen. Und dann kann er definitiv auch gegen einen der Top 10 Guys mal kämpfen. Warum nicht? Ja, sicher, warum nicht zum Beispiel gegen Tyron Woodley dann? Gegen Tyron Woodley, da kann der mit Sicherheit, wenn Gastelum jetzt gewinnt, kann der mit Sicherheit gegen einen outgeputteten von den Top Guys da jetzt dann fighten, der da irgendwie so ein Top-Match verliert. Ja, es war ja vor diesem Donjung Kim Kampf von Hector Lombard auch schon mal Kim gegen Gastelum. Im Gespräch. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn Gastelum jetzt den nächsten Kampf gewinnt gegen Musoke, das ist für mich so ein erster kleiner Gatekeeper, ja? Also, wenn er den Kampf gewinnt, dann unterschreibe ich das sofort, dass der 2015 vielleicht nicht gleich um den Titel kämpfen kann, aber definitiv Top 5 Fights bekommen wird. Ey, du hast da so viele geile Competitors in der Division, dann gucke ich da Ryan LeFlair auf 14. Der ist auch unglaublich. Ah, den finde ich ja so scheiße. Ja, der ist schon gut. Der ist schon gut. Kann ich schon mit leben, dass der da. Der ist aber kacke, der Typ. Man muss doch auch mal. Dein persönlicher Geschmack. Ah, deiner auch. Nee, ich komme mit dem besser klar. Der hat sich deutlich gesteigert und er schafft es, diese. Der hat ja auch so einen Fightstil, der uns nicht unbedingt immer zusagt. Ja. Aber die Art und Weise, wie er diesen Kampfstil noch rüberbringt, den finde ich wirklich noch geil. Also dieses Grappling und das macht er noch recht gut. Gut, aber ganz kurz, ich will gar nicht so viel über diesen Main Event sprechen, weil ich fand den so scheiße. Naja, warum? Joe Rogan hat gesagt, probably the best pound-for-pound fighter on this planet. Hat nichts mit dem scheiß Kampf zu tun. Der Kampf war halt einfach kacke. Bagotinov hatte keine Chance. Und Johnson, was ist der Number 4 ranked oder sowas im Idiotenweight, also da unten. Also, dass man diese Diskussion hatten wir heute schon. Was für eine Number 4 im Idiotenweight? Der ist doch Nummer 4 Pound for Pound und aber dieses Pound for Pound ist halt immer so schwierig einzuschätzen, finde ich. Ja, nö, wieso? Der Pound for Pound, best Pound for Pound on this planet ist ein ganz klares Aussage für den Besten in diesem Sport. Ja, aber wie gehst du daran? Wie gehst du daran? Ist natürlich schwierig. Wenn ja, genau, das meine ich halt. Also Ronda Rousey ist auch in den Top 10. Machst du Demetrius Johnson jetzt so groß wie Cain Velasquez oder machst du jetzt Cain Velasquez so klein wie Demetrius Johnson? Oder sie treffen sich in der Mitte. Oder sie treffen sich in der Mitte. Aber ich meine, viel ist ja auch davon abhängig, dass Demetrius Johnson leicht und klein ist. Ja, so sieht es nämlich aus. Weißt du, also wenn er jetzt praktisch größer und schwerer wäre, würde natürlich auch was von seiner Geschwindigkeit weggehen. So sieht's aus. Und andererseits könnte man vielleicht sagen, ja, bei Cain Velasquez sind natürlich dann die Schläge, die er da setzt und seine Wrestling-Skills, die er auch viel mit Wucht oder die er ja, er führt sein Wrestling auch viel mit seiner Körperwucht halt aus, ja. Dass das dann ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deswegen dieses Pound for Pound. Ja, also für mich, aber, ja. Für mich ist es, wie soll man sagen, ich sehe Pound for Pound manchmal wirklich auch ein bisschen anders. Ich weiß, dass es falsch ist, aber manchmal gehe ich halt einfach so mit der Sichtweise daran, dass ich sage, okay, der Typ dominiert seine Division, der cleart die Division, der wirkt unbesiegbar. Den könnte ich mir auch vorstellen in der nächsten Gewichtsklasse, dass er eine wichtige Rolle mitspielt. Ja. Ich weiß, dass man so da nicht rangehen sollte, aber ich tue mich damit schwerer, dann irgendwie Cain Velasquez gegen Demetrius Johnson zu matchen. Oh, da hat eine schöne Titten im Fernsehen. Ja, schön. Ja, aber grundsätzlich ist es ja verständlich, was mit Pound for Pound gemeint ist. Und da würde ich schon den... Kobe Bryant im Stadion, Entschuldigung. Den Average Skill Kobe Bryant. Hat der nicht irgendwie 18 Kreuzbandrisse in dieser Saison gehabt? Oder es waren 19, ich weiß es nicht ganz genau. Aber vom Average Skill, vom Overall Skill, da sehe ich einen Johnny Bones, wo ich übrigens heute ein wirklich schönes Interview gesehen habe. Da sehe ich den ganz klar vorn. Aber man muss zu dem Fight natürlich sagen, ich habe mir da schon viel von erwartet. Ali Bagher Utinov, ich wusste gar nicht, dass das auch ein Craig Jackson, Winkle John, Albuquerque Guy ist. Und da kam irgendwie nicht so viel. Ich war relativ gehypt, das muss ich sagen, von der ersten Runde, weil da hat Bagher Utinov relativ viele Strikes nicht gelandet, aber schon mal gezeigt, wo die Reise hingehen könnte. Ich habe mir gedacht, Alter, der heißt nicht mit ohne Grund Punching King oder was er da für ein Pseudonym nutzt. Bin ich froh, dass uns die Zeit jetzt davon läuft. Ja, pass mal auf. Und ich habe gedacht, alte Kacke, das wird eng für Johnson, aber dann ab der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde ist der Fight komplett eingeschlafen und ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Main Event war es der schlechteste Pay-Per-View, den ich eventuell jemals von der UFC gesehen habe. Rory McDonald gegen Tyron Woodley fand ich klasse, der Rest war komplette Scheiße. Naja, die Weiber, die dann im Octagon waren, als Demetrius Johnson seinen Gürtel wieder umbekommen hat, mein Gott, ich bin ja voll im Brasilien-Fieber schon. Ich merk's. Die waren noch geil, kann man an der Stelle noch sagen. Und ich habe noch eine kleine Empfehlung. Matt Serra war zu Gast bei Ariel Helwani. Ja. Wer nicht? Wer war da MMA noch nicht? Hour. Und zwar live im Studio. Ja. Ich kann euch eins sagen, es wird dieses Video, denke ich mal, ab heute Nacht auf YouTube geben. Ja. Wenn ihr euch das nicht anguckt, verpasst ihr Podcast-Geschichte. Hat der Ariel auf die Fresse gehauen? Nee, aber Matt Serra ist der Typ ist Entertainment pur. Das ist ein Typ, also ich lache selten, wenn ich mir Podcasts... Das ist der Hauptdarsteller von Scott Pilgrim vs. The World? Nee, ich lache selten in Podcasts, also wenn ich mir Podcasts anhöre und ich fahre so durch die Gegend oder so, dann breche ich selten in Gelächter aus, aber also das war für mich das Lustigste, was ich in Podcast-Form seit Ewigkeiten erlebt habe. Das ist eine kleine Empfehlung, sucht euch das raus. Ab morgen, denke ich mal, wird es spätestens dann irgendwo zu finden sein. Ariel Helwani, Matt Serra, MMA Hour, das ist Gold wert. Guckt euch das an. Das Tollste, was es gibt. Das muss man an dieser Stelle noch erwähnt haben. So, jetzt kommen die Mannschaften und wir gehen, denn wir wollen Fußball gucken. Das ist uns wichtiger als MMA. Vor allem, wenn der Pay-Per-View so öde war wie dieser. Wird aber mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten geben. Ach so, ich kann noch vermelden, am Sonntagmorgen kann ich. Die Frau muss nicht arbeiten. Ah, sehr gut. Also, außer da ist mittlerweile irgendwie eine Planänderung erfolgt, aber... Nein, nee. Also da kann ich. Dann sieht es danach aus, dass wir am Sonntagmorgen 4:11:87 aufnehmen. Kommen sie wieder rein wie die Gracies. Die Brasilianer kommen immer rein wie die Gracies. Ja, lass sie doch. Sind die Gracies nicht auch Brasilianer? Natürlich. Naja, also hast du jetzt noch Fragen? Ja, wie kommen die da drauf? Ey, sag mal, der Dani Alves hat sich auch die Haare so strohblond gefärbt. Echt? Das ist ja unfassbar. Dani Alves hat so blonde Haare und der andere Vogel Neymar auch. Und das erinnert mich natürlich sehr an den von Ultimate Fighter Brasil, diesen Schönling. Der hatte auch so blonde Haare. Das scheint da ein Schönheitsideal zu sein in Brasilien. Ja. Oh, meinst du, der Neymar hat Neymar-Qualitäten? Ja. Ja, Felipe Scolari hat jetzt gerade eben dem mexikanischen Trainer, glaube ich, noch einen Umschlag überreicht, über dessen Inhalt man nicht reden darf. Aber hat der auch so blonde Haare? Hat er sich so eine Ski, kennst du vom Skiurlaub, diese Mützen mit diesen Strubbelhärchen oben drauf? Der hat sich wie dieser eine MMA-Junkie-Reporter die eine Hälfte des Barts weiß gefärbt und die andere schwarz. Schön. Ja, Luis das war, Felipe. Das war übrigens in Berlin so. Also der Typ war ja da, der von MMA Junkie, so ein Vogel. Und der hat wirklich die eine Barthälfte weiß und die andere Barthälfte schwarz, Oberlippenbart. Das ist ein gutes Recht. Nee. Ich finde nicht, dass das ein gutes Recht sein sollte. Das ist eine Frechheit, wenn man so in der Öffentlichkeit auftritt. Das kann ich nicht gut heißen. Gut, Brasilien, oder wie heißen die aus Mexiko? Singen schon, naja, die Nationalhymne. Chris, das muss es gewesen sein. Machen die Mexikaner gerade diesen Gruß mit der Hand am Herzen, also mit der ausgestreckten Hand? So. Was? Also, naja, ich möchte da jetzt keine Assoziation. Ja, du kannst schon sagen, ob sie einen Hitlergruß machen? Ja, ich sehe es gerade. Ja, du hast als absolut wenn sie recht. Einen Hitlergruß machen. Das ist ja, aber es waren jetzt aber mehr die Fans. Aber nur ans Herz. Es waren machen jetzt mehr die Fans. Die rechte Hand ist am Herzen. Genau, aber... Aber nicht die flache Hand ist auf dem Herzen, sondern die Kante. Ja. Ja, so begrüßen wir uns in der Hood in Hannover auch. Wir sind nämlich verkappte Mexikaner. Tschüss. Verkappte Mexikaner. Tschüss. Ja, sorry, auch fürs Intro ist keine Zeit. Tschüss.